Die unendliche Geschichte. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Buch von Michael Ende. In der Bearbeitung von Anke Beckert. Musik Frank Duval. Zweiter Teil. Das Zeichen der kindlichen Kaiserin. Es ist eine rätselhafte Sache um die menschlichen Leidenschaften. Und Kindern geht es damit nicht anders als Erwachsenen. Für Bastian Balthasar Buchs waren es die Bücher. Seit er von dieser Leidenschaft befallen war, hatte er sich immer eine Geschichte gewünscht, die niemals zu Ende ging. Das Buch aller Bücher. Und eines Tages entdeckte er dieses Buch bei einem Antiquar. Es war in kupferfarbene Seide eingebunden und hieß »Die unendliche Geschichte«. Es musste ein Zauberbuch sein, denn wie war es sonst zu erklären, dass Bastian beim Lesen selbst in die Geschichte hineingeriet und damit in das grenzenlose Reich Phantasien. Dieses wunderbare Land der Poesie und der Traumwesen war von einer tödlichen Krankheit befallen. Ganze Teile des Landes verschwanden einfach auf geheimnisvolle Weise und lösten sich in nichts auf. Mit der Vernichtung Phantasiens hatte auch die Krankheit der kindlichen Kaiserin begonnen. Sie brauchte einen neuen Namen, um wieder gesund zu werden, und den konnte ihr nur ein Menschenkind geben. Als Bastian zu dieser Stelle des Buches gekommen war, sah er für den Bruchteil einer Sekunde das Gesicht der kindlichen Kaiserin vor sich, und zwar nicht nur in seinen Gedanken, sondern mit seinen Augen, und im gleichen Augenblick wusste er auch, wie sie hieß. Mondenkind. Ein kleiner Schritt trennte ihn nun noch von der phantasischen Welt. Er brauchte die kindliche Kaiserin nur bei ihrem neuen Namen zu rufen, um die Grenze zu überschreiten. Aber er wagte es nicht. Und die kindliche Kaiserin konnte ihn nicht dazu zwingen. Ihr blieb nur ein Mittel, um Bastian zu diesem einen Schritt zu bewegen, von dem ihr Leben abhing. Sie musste den Alten vom wandernden Berge finden. Sie befand sich in einem großen Saal, der nur von einem schwachen, rötlichen Lichtschein erhellt wurde. Er strahlte von einem Buch aus, das aufgeschlagen in der Mitte des eiförmigen Raumes in der Luft schwebte. Es war in kupferfarbene Seide gebunden, und wie auf dem Kleinod, das die kindliche Kaiserin um den Hals trug, waren auch auf diesem Buch zwei Schlangen zu sehen, die einander in den Schwanz bissen und so ein Oval bildeten. Und in diesem Oval stand der Titel: Die unendliche Geschichte. Bastians Gedanken verwirrten sich. Das war doch genau das Buch, in dem er gerade las. Aber wie konnte dieses Buch denn in sich selbst vorkommen? Die kindliche Kaiserin sah nun auf der anderen Seite des schwebenden Buches das Gesicht eines alten Mannes. Er hielt in der Hand einen Schreibstift, mit dem er in dem Buch schrieb. Die kindliche Kaiserin las, was da stand. Und es war genau das, was in diesem Augenblick geschah, nämlich die kindliche Kaiserin las, was da stand. Alles, was geschieht, schreibst du auf? Alles, was ich aufschreibe, geschieht. Du und ich und ganz Phantasien, alles ist in diesem Buch verzeichnet? Nicht so. Dieses Buch ist ganz Phantasien und du und ich. Durch mich wird alles unveränderlich und endgültig, auch du, goldäugige Gebieterin der Wünsche. Dieses Ei ist dein Grab. Du bist in die Erinnerung Phantasiens eingegangen. Wie willst du diesen Ort je wieder verlassen? Jedes Ei ist der Anfang neuen Lebens. Wahr, aber nur, wenn seine Schale aufspringt. Du kannst sie öffnen. Du hast mich eingelassen. Es war deine Kraft, die es bewirkte. Aber da du nun hier bist, hast du sie nicht mehr. Wir sind eingeschlossen für immer. Dies ist das Ende der unendlichen Geschichte. Du und ich vermögen es nicht mehr. Aber es gibt einen, der es kann. Einen neuen Anfang schaffen? kann nur ein Menschenkind. Ja, ein Menschenkind. Wahre die Grenze, die auch dir gesetzt ist. Das will ich. Aber der, von dem ich rede und auf den ich warte, hat sie längst überschritten. Er liest in diesem Buch, in dem du schreibst, und vernimmt jedes Wort, das wir sprechen. Wahr, auch er gehört schon unwiderruflich zur unendlichen Geschichte. Denn es ist seine eigene Geschichte. Erzähle sie mir. Erzähle sie mir von Anfang an und Wort für Wort, so wie du sie aufgeschrieben hast. Wenn ich das tue, so muss ich alles von Neuem schreiben. Und was ich schreibe, wird von Neuem geschehen. Wir werden eintreten in den Kreis der ewigen Wiederkehr. Daraus gibt es kein Entrinnen. Tu, worum ich dich gebeten habe. Und der Alte vom wandernden Berge fing an zu erzählen und zugleich von Neuem aufzuschreiben, wie Bastian das Buch gestohlen hatte, wie er auf den Speicher des Schulhauses geflohen war und dort zu lesen anfing. Und nun begann Atreus' große Suche noch einmal und dann seine Rückkehr zum Elfenbeinturm. Und noch einmal machte sich die kindliche Kaiserin auf, um den Alten vom wandernden Berge zu suchen. Und noch einmal verzog sich das ganze Gespräch Wort für Wort, das die beiden miteinander geführt hatten und das damit endete, dass der Alte vom wandernden Berge die unendliche Geschichte zu schreiben und zu erzählen begann. Und hier fing alles wieder von vorne an, unverändert und unabänderlich. Und es würde in alle Ewigkeit so fortgehen, dachte Bastian. Nur er allein konnte eingreifen. Und er musste es tun, wenn er nicht selbst in diesen Kreislauf eingeschlossen bleiben wollte. Bastian fühlte nicht, dass ihm die Tränen über das Gesicht liefen. Fast besinnungslos schrie er plötzlich: Mondenkind, ich komme! Im selben Augenblick wurde die Schale des großen Eis von einer ungeheuren Gewalt in Stücke gesprengt, wobei ein dunkles Donnergrollen zu hören war. Dann brauste ein Sturmwind von fern heran und fuhr aus den Seiten des Buches heraus, das Bastian auf den Knien hielt, sodass sie wild zu flattern begannen. Bastian fühlte den Sturm in seinem Haar und Gesicht. Die Lichter des siebenarmigen Leuchters erloschen und dann war alles dunkel und still. Bastian konnte nicht den geringsten Lichtschein sehen. Aber was ihn umgab, war nicht mehr die frostige Finsternis des Speichers, sondern ein warmes Dunkel, in dem er sich geborgen und glücklich fühlte. Wo war er? Er tastete mit den Händen herum und wurde sich bewusst, dass er schwebte. Es war eine wunderbare, nie gekannte Empfindung, ein Gefühl von Losgelöstsein und grenzenloser Freiheit. Ich komme, Mondenkind. Wo bist du? Hier bin ich, mein Bastian. Mondenkind. Bist du's? Wer sollte ich wohl sonst sein? Du hast mir doch eben erst diesen schönen Namen gegeben. Ich danke dir dafür. Sei mir willkommen, mein Retter. Wo sind wir, Mondenkind? Wo ist Phantasien? Wo sind die anderen alle? Atreju, Fuchur. Ist denn alles verschwunden? Ist das nun das Ende, Mondenkind? Nein, es ist der Anfang. Phantasien wird aus deinen Wünschen neu entstehen, mein Bastian. Durch mich werden sie Wirklichkeit. Du weißt doch, dass man mich die Gebieterin der Wünsche nennt. Wie viele Wünsche habe ich denn frei? So viele du willst, je mehr, desto besser. Umso reicher und vielgestaltiger wird Phantasien sein. Ich weiß nichts. Das ist schlimm. Warum? Weil es dann kein Phantasien mehr geben wird. Warum ist es so dunkel, Mondenkind? Der Anfang ist immer dunkel, mein Bastian. Ich möchte dich gern noch einmal sehen, Mondenkind. Weißt du, wie in dem Augenblick, als du mich angeschaut hast? Warum lachst du? Weil ich froh bin. Du hast eben deinen ersten Wunsch gesagt. Und wirst du ihn erfüllen? Ja. Streck deine Hand aus. Was hast du hineingelegt, Mondenkind? Was ist das? Ein Sandkorn. Es ist alles, was von meinem grenzenlosen Reich übrig geblieben ist. Ich schenke es dir. Danke. Schau mal, Mondenkind. Es fängt an zu glimmen. Und da, siehst du's, da kommt ein Keim heraus. Mondenkind, das ist ja gar kein Sandkorn. Das ist ein leuchtendes Samenkörnchen, das zu treiben anfängt. Gut gemacht, mein Bastian. Siehst du, es ist ganz leicht für dich. Bastian zog langsam seine Hand zurück und der leuchtende Punkt blieb wie ein kleiner Stern zwischen ihnen schweben. Der Keim wuchs sehr rasch, man konnte ihm dabei zusehen. Er entfaltete Blätter und Stängel, trieb Knospen hervor, die zu wunderbaren, vielfarbigen Blüten aufsprangen. Schon bildeten sich kleine Früchte, die, sobald sie reif waren, explodierten und einen bunten Funkenregen von neuen Samenkörnern um sie sprühten. Aus den neuen Samenkörnern wuchsen wieder Pflanzen. Bald war rund um Bastian und Mondenkind über und unter ihn und zu allen Seiten das Dunkel mit sprossenden und wuchernden Lichtpflanzen erfüllt. Du musst ihm einen Namen geben. Perelin der Nachtwald. Mondenkind, bist du jetzt wieder gesund? Kannst du das nicht sehen, mein Bastian? Ja, ich sehe es. Warum hast du mich so lange auf dich warten lassen? Warum bist du nicht gekommen, als ich rief? Ich habe mich vor dir geschämt, Mondenkind. Aus welchem Grund denn? Du hast doch sicher jemand erwartet, der zu dir passt. Einen, der mutig ist und stark und schön. Jedenfalls nicht so einen wie mich. Ich will dir etwas zeigen, mein Bastian. Schau mir in die Augen. Bastian tat es. Und nun sah er im Goldspiegel ihrer Augen einen Knaben, etwa in seinem Alter. Doch war er schlank und von wunderbarer Schönheit. Er sah aus wie ein junger Prinz. Er trug eine silberbestickte Jacke und seine Beine steckten in hohen Stiefeln aus feinem, weichen Leder. Bastian wollte gerade fragen, wer dieser schöne junge Königssohn sei, als ihm wie ein Blitzstrahl die Erkenntnis durchzuckte, dass er es selber war. Es war sein eigenes Spiegelbild. Er sah an sich hinunter und fühlte ein unbeschreibliches Entzücken. Alles war so wie in Mondenkinds Augen. Er wandte sich nach ihr um. Mondenkind! Mondenkind, wo bist du? Sie war nicht mehr da. Während er zu verstehen versuchte, was Mondenkind veranlasst haben mochte, ihn ohne Erklärung und ohne Abschiedswort zu verlassen, spielten seine Finger mit einem goldenen Amulett, das an einer Kette um seinen Hals hing. Es war Aurin, das Zeichen der kindlichen Kaiserin, das seinen Träger zu ihrem Stellvertreter machte. Mondenkind hatte ihm ihre Macht über alle Wesen und Dinge Phantasiens hinterlassen. Und solange er dieses Zeichen trug, würde es sein, als wäre sie bei ihm. Bastian drehte das Medaillon um und fand auf der Rückseite eine Inschrift. Tu, was du willst. Bastian betrachtete diese Worte als Aufforderung, alles zu tun, wozu er Lust hatte. Das gewaltige Wachstum der Nachtpflanzen war inzwischen unaufhörlich weitergegangen und Perelin war zu einem Wald geworden, in dem Bastian nun herumspazierte. Ein neuer Wunsch wurde in ihm wach. Nur schön zu sein, das war eigentlich nichts Rechtes. Er wollte auch stark sein, stärker als alle. Inzwischen war das Unterholz des Waldes zu einem undurchdringlichen Gestrüpp geworden. Bastian bahnte sich mit Handkantenschlägen einen Pfad und das Dickicht ließ sich zerteilen, als habe er ein Buschmesser benutzt. Er ging weiter, aber eine Mauer von Baumriesen versperrte ihm den Weg. Bastian griff mit beiden Händen zu und bog zwei Stämme auseinander. Der Wunsch, stark zu sein, hatte sich erfüllt. Bastian spazierte so lange in dem Nachtwald umher, bis er müde wurde und sich unter einen Baum zum Schlafen legte. Als die Morgendämmerung ihn weckte, überlegte er, was er nun tun wollte. Weiter herumspazieren? Gewiss, er war jetzt stark und konnte sich Wege durch Perelin bahnen, wo es ihm gefiel. Aber irgendwie genügte ihm das nicht. Er wünschte sich auch zäh zu sein und abgehärtet. So schön das Herumspazieren in dem Nachtwald auch war, auf die Dauer war es nicht das Richtige für ihn. Etwas anderes wäre es zum Beispiel, eine Wüste zu durchwandern, die größte Wüste Phantasiens. Kaum hatte Bastian das gedacht, da fühlte er eine heftige Erschütterung durch den Baum gehen, unter dem er lag. Er sprang auf und sah sich um. Die Sonne war inzwischen aufgegangen und beleuchtete ein Bild der Zerstörung. Von den gewaltigen Nachtpflanzen war kaum noch etwas übrig. Viel schneller, als sie entstanden waren, zerfielen sie nun im grellen Licht der Sonne zu Staub und feinem farbigen Sand. Perelin löste sich auf und wurde zu einer Wüste. Aber zu was für einer? Bastian war auf eine Düne aus purpurrotem Sand geklettert und rings um sich her erblickte er nichts als Hügel hinter Hügel in allen nur erdenklichen Farben. Ich muss ihr einen Namen geben. Goab soll sie heißen. Die Wüste der Farben. Die Sonne stieg höher und höher und die Hitze wurde mörderisch. Bastian wurde sich bewusst, dass er hier nicht bleiben konnte. Er musste versuchen, aus dieser Wüste hinauszukommen, sonst würde er in kurzer Zeit verschmachten. Er erklomm eine Düne nach der anderen und eine nach der anderen wartete er wieder hinab. Stunde um Stunde kämpfte er sich so vorwärts, ohne je etwas anderes zu erblicken als Hügel hinter Hügel. In ihm war ein Wille von so eiserner Härte erwacht, dass weder Durst noch Müdigkeit ihn bezwingen konnten. Seine Zähigkeit und Härte erfüllten ihn mit Stolz. Aber schon meldete sich ein neuer Wunsch. Ich habe zwar keine Angst, aber das, was mir fehlt, ist der richtige Mut. Ich wollte, mir würde ein richtiges Abenteuer begegnen, das tollen Mut erfordert. Ja, ein gefährliches Wesen müsste mir begegnen. Es sollte schön sein und zugleich das gefährlichste Geschöpf Phantasiens. Ich würde ihm entgegentreten und ihm eine... Weiter kam Bastian nicht, denn im gleichen Augenblick hörte er ein tiefes Grollen aus der Ferne. Er wandte sich um und sah am Wüstenhorizont eine Erscheinung, die mit unglaublicher Geschwindigkeit auf ihn zuraste. Bastian griff nach Aurin auf seiner Brust und fühlte, wie all der Mut, den er sich eben gewünscht hatte, in sein Herz strömte. Dann hörte er wieder dieses Grollen, aber diesmal aus nächster Nähe. Er blickte empor. Ihm gegenüber, auf dem Gipfel der feuerroten Düne, stand ein riesenhafter Löwe. Er stand genau vor der Sonne, so dass seine gewaltige Mähne das Löwengesicht wie ein Flammenkranz umloderte. Sein Fell war ebenso feuerrot wie der Dünensand. Wer bist du? Ich bin Graograman, der Herr der Farbenwüste. Herr, ich bin dein Diener und harre deiner Befehle. Bring mich aus dieser Wüste hinaus. Das, Herr, ist für mich unmöglich. Warum? Weil ich die Wüste in mir trage. Gibt es kein anderes Geschöpf, das mich von hier fortbringen könnte? Wie sollte das möglich sein, Herr? Dort, wo ich bin, kann weit und breit kein lebendes Wesen sein. Mein Dasein allein genügt, selbst die gewaltigsten und furchtbarsten Wesen auf 1000 Meilen im Umkreis zu einem Häuflein Asche verbrennen zu lassen. Ich bin aus tödlichem Feuer. Darum nennt man mich auch den bunten Tod. Nicht jedes Wesen verbrennt in deinem Reich. Ich zum Beispiel halte dir stand, wie du siehst. Weil du den Glanz trägst, Herr. Aurin schützt dich. Ich glaube, wir haben uns manches zu sagen. Vielleicht kann ich dir Geheimnisse enthüllen, die du nicht kennst. Vielleicht kannst auch du mir das Rätsel meines Daseins erklären. Wenn es möglich ist, möchte ich nur bitte gern zuerst etwas zu trinken. Ich bin sehr durstig. Dein Diener hört und gehorcht. Willst du geruhen, Herr, dich auf meinen Rücken zu setzen? Ich werde dich in meinen Palast tragen, wo du das finden wirst, dessen du bedarfst. Bastian schwang sich auf Graogramans Rücken, hielt sich in seiner Mähne fest und der Löwe setzte sich in Bewegung. Erst noch langsam und würdevoll, dann immer schneller und schneller. Staunend beobachtete Bastian, wie bei jedem neuen Sandhügel Fell und Mähne des Löwen die Farbe wechselten, immer der Farbe der Düne entsprechend. Vor einem zerklüfteten Berg aus schwarzem Felsgestein hielt Graograman schließlich an. Er hieß Bastian absteigen und führte ihn dann durch einen dunklen Torbogen zu einer großen Tür. Als Graograman auf sie zutrat, sprang sie von selbst auf, und als auch Bastian hindurchgegangen war, schloss sie sich wieder hinter ihnen. Sie standen in einem weitläufigen Saal, oder besser gesagt, einer Höhle. In der Mitte erhob sich der Boden stufenförmig zu einer runden Fläche, auf der ein schwarzer Felsblock ruhte. Graograman wandte Bastian langsam seinen Blick zu, der nun wie erloschen wirkte. Dies ist mein Palast und mein Grab. Sei mir willkommen als der erste und einzige Gast Graogramans. Meine Stunde ist nahe, Herr. Uns wird keine Zeit mehr bleiben für unser Gespräch. Siehst du die kleine Pforte dort am Ende der Höhle? Ja. Tritt dort ein, Herr. Du wirst alles für dich bereit finden. Höre, Herr. Ja, Graograman. Es ist möglich, dass du Laute vernehmen wirst, die dich erschrecken. Aber sei ohne Sorge. Dir kann nichts geschehen, solange du dieses Zeichen trägst. Graograman hatte sich auf dem schwarzen Steinblock niedergelassen und nun war er selbst schwarz wie der Fels. Bastian trat durch die Pforte. Vor ihm lag ein Raum, der aufs Herrlichste ausgeschmückt war mit farbenprächtigen Teppichen und Kissen. Auf einem niedrigen Tischchen standen Schüsseln mit Speisen und eine Karaffe mit einem rubinroten Getränk. Bastian setzte sich hin und griff zu. Als er satt war, streckte er sich auf den Kissen aus, um ein wenig zu ruhen. Doch plötzlich drang ein Knirschen und Knacken an sein Ohr, als ob ein großer Fels von Eis zersprengt würde, und verklang in einem Ächzen, das immer leiser wurde. Bastian öffnete mit klopfendem Herzen die Tür zur großen Höhle. Der Löwe saß noch immer in derselben Haltung auf dem schwarzen Felsblock. Bastian trat auf ihn zu. Graugraman, was geschieht hier? Was war das für ein Laut? Warst du es? Bastian streckte die Hand aus, um die Mähne des Löwen zu streicheln. Sie war hart und eiskalt wie der schwarze Fels. Ebenso fühlten sich Graugramans Gesicht und Pranken an. Der Löwe war versteinert. Dann sah Bastian, dass die schwarzen Steinflügel der großen Tür sich langsam öffneten und den Blick nach draußen freigaben. Aber da war keine Wüste mehr. In der nächtlichen Dunkelheit begann es überall zu glimmen und zu glitzern. Perelin, der Nachtwald, hatte von Neuem zu wachsen begonnen. Bastian ahnte plötzlich, dass die Erstarrung Graugramans damit auf irgendeine Weise zusammenhing. Er schlang seine Arme um den mächtigen Hals des Löwen, presste sein Gesicht an das steinerne Antlitz des Tieres und weinte bitterlich. Zuletzt rollte er sich zwischen den gewaltigen Pranken zusammen und schlief ein. Rollende Löwenstimme Graugramans weckte Bastian wieder. Herr, hast du so die ganze Nacht verbracht? Ach, ich dachte, du wärst versteinert. Das war ich auch. Ich sterbe täglich, wenn die Nacht hereinbricht. Und jeden Morgen erwache ich wieder. Ich dachte, es wäre für immer. Es ist jedes Mal für immer. Du, Herr, der du das Zeichen der kindlichen Kaiserin trägst. Kannst du mir Antwort geben? Warum muss ich sterben, wenn die Nacht hereinbricht? Damit in der Wüste der Farben Perelin der Nachtwald wachsen kann. Perelin? Was ist das? Und nun erzählte Bastian von den Wundern des Dschungels, der aus lebendigem Licht bestand. Er schilderte Graugraman die Vielfalt und Herrlichkeit der glimmenden Pflanzen, die sich aus sich selbst vermehrten, ihr unaufhaltsames, lautloses Wachstum. Und das alles kann nur da sein, während du versteinert bist. Aber Perelin würde alles verschlingen und an sich selbst ersticken, wenn er nicht immer wieder sterben und zu Staub zerfallen müsste, sobald du aufwachst. Perelin und du, Graugraman, ihr gehört zusammen. Herr, ich sehe nun, dass mein Sterben Leben gibt und mein Leben den Tod. Und beides ist gut. Jetzt verstehe ich den Sinn meines Daseins. Ich danke dir. Der Löwe schritt langsam und feierlich in den dunkelsten Winkel der Höhle. Als er zurückkehrte, trug er ein rostiges Schwert im Maul, das er vor Bastians Füße legte. Kannst du ihm einen Namen geben, Herr? Sikander. Dieses Schwert gehört dir, Herr. Denn nur der kann es ohne Gefahr berühren, der auf meinem Rücken geritten ist. Es ist ein Zauberschwert, nicht wahr? Ob Stahl oder Fels, es gibt nichts in Phantasien, das ihm widersteht. Doch du darfst ihm nicht Gewalt antun. Nur wenn es von selbst in deine Hand springt, darfst du es gebrauchen, was auch immer dir drohen mag. Wenn du es aber je nach deinem Willen aus der Scheide ziehst, dann wirst du großes Unheil über dich und Phantasien bringen. Vergiss das niemals. Ich werde es nicht vergessen. Viele Tage und Nächte blieb Bastian beim bunten Tod zu Gast, und sie wurden Freunde. Dem Jungen gefiel es bei dem Löwen, und so fragte er ihn einmal: Kann ich für immer bei dir bleiben, Graugraman? Nein, Herr. Hier gibt es nur Leben und Tod. Nur Perelin und Goab, aber keine Geschichte. Du musst deine eigene Geschichte erleben. Du darfst nicht hierbleiben. Aber ich kann doch nicht fort. Die Wüste ist viel zu groß, als dass irgendjemand aus ihr hinaus könnte. Die Wege Phantasiens kannst du nur durch deine Wünsche finden. Was du nicht wünschst, ist für dich unerreichbar. Das bedeuten hier die Worte nah und fern. Und es genügt nicht, nur von einem Ort fortgehen zu wollen. Du musst zu einem anderen hinstreben. Du musst dich von deinen Wünschen führen lassen. Was mag die Inschrift auf der Rückseite des Kleinods bedeuten, Graugraman? Tu, was du willst. Das bedeutet doch, dass ich alles tun darf, wozu ich Lust habe. Meinst du nicht? Nein. Es heißt, dass du deinen wahren Willen tun sollst. Und nichts ist schwerer. Meinen wahren Willen? Was ist denn das? Es ist dein eigenes tiefstes Geheimnis, das du nicht kennst. Wie kann ich es herausfinden? Indem du den Weg der Wünsche gehst, von einem zum anderen und bis zum letzten. Der wird dich zu deinem wahren Willen führen. Das kommt mir eigentlich nicht so schwer vor. Es ist von allen Wegen der gefährlichste. Er erfordert höchste Wahrhaftigkeit und Aufmerksamkeit. Denn auf keinem anderen Weg ist es so leicht, sich endgültig zu verirren. Bastian dachte in den nächsten Tagen viel über das nach, was Graugraman ihm gesagt hatte. Was er aber nicht wusste, war, dass er für jeden Wunsch, der sich ihm erfüllte, etwas aus seinem Gedächtnis vergaß. Er hatte vergessen, dass er in der Menschenwelt dick und schwach und ängstlich gewesen war. Gerade deshalb gab es für ihn keinen Grund mehr, sich vor einem Zusammentreffen mit Atreyu zu scheuen. Dieser neue Wunsch begann allmählich in ihm Gestalt anzunehmen. Er wünschte sich immer stärker die Freundschaft mit Atreyu. Und so geschah es eines Tages, dass er durch die Tür in sein Schlafgemach ging. Aber dahinter war nicht mehr das Zimmer, sondern ein lichter Frühlingswald. Sonnenstrahlen drangen durch das Laubwerk und die Luft war von Vogelgezwitscher erfüllt. Bastian drehte sich um und sah, dass er soeben aus einer kleinen Waldkapelle herausgetreten war. Er öffnete die Tür noch einmal, aber er sah nur den kleinen Kapellenraum vor sich. Graugramans Höhle war verschwunden. Bastian machte sich auf den Weg, ohne zunächst zu wissen, wohin. Nach kurzer Wanderung erblickte er auf einer Lichtung zwei Gestalten. Einen Jungen, etwa in seinem Alter, und ein herrliches Tier mit einem langen, geschmeidigen Leib aus weißen Perlmutterschuppen. Der Junge trug Hosen aus weichem Leder. Sein Oberkörper war nackt, sodass man seine olivgrüne Haut sehen konnte. Es war Atreyu. Und neben ihm im Gras lagerte Fuchur, der weiße Glücksdrache. Atreyu blickte Bastian lächelnd entgegen. Ich kenne deinen Namen nicht, aber ich weiß, wer du bist. Der Retter Phantasiens. Ich kann mich nicht irren. Du irrst dich nicht, Atreyu. Du warst es, der mich zur kindlichen Kaiserin gebracht hat, damit ich ihr einen neuen Namen gebe. Und ich danke dir dafür. Ich heiße Bastian Balthasar Bux. Atreyu streckte Bastian die Hand entgegen und Bastian schlug ein. Sein Wunsch war in Erfüllung gegangen. Er hatte Atreyu gefunden und sie hatten Freundschaft geschlossen. Aber gleichzeitig hatte er wieder einen Teil seiner Erinnerung an seine Welt verloren. Für Bastian ging das Vergessen völlig unmerklich vor sich. Es wäre ihm gar nicht aufgefallen, wenn Atreyu ihn nicht gebeten hätte, etwas aus seiner Welt zu erzählen. Bastian dachte angestrengt nach, aber er fand nicht mehr viel davon in seinem Gedächtnis. Atreyu schaute ihn nachdenklich an. Es liegt an Aurin. Was meinst du damit? Der Glanz wirkt bei unser einem anders als bei einem Menschenkind. Das Zeichen gibt dir große Macht. Es erfüllt dir alle Wünsche. Aber zugleich nimmt es dir etwas. Die Erinnerung an deine Welt. Und das ist eine Gefahr. Wieso? Je mehr du von der Macht Gebrauch machst, die dir Aurin gibt, desto mehr wirst du auch vergessen. Und wie soll es dir dann noch gelingen, in deine Welt zurückzukehren? Eigentlich wünsche ich mir gar nicht, dorthin zurückzukehren. Aber das musst du. Du musst zurück und versuchen, deine Welt in Ordnung zu bringen, damit wieder Menschen nach Phantasien kommen. Sonst geht Phantasien früher oder später von neuem zugrunde. Und alles war umsonst. Daran habe ich bis jetzt noch gar nicht gedacht. Aber du hast recht, Atreyu. Durch mich bist du nach Phantasien gekommen. Ich denke, ich sollte dir nun auch helfen, den Rückweg zu finden. Wir sollten so bald wie möglich aufbrechen. Vielleicht ist es ein langer und schwieriger Weg. Wer weiß. Ja, wer weiß. Viele Tage waren sie nun schon unterwegs, aber der Wald schien kein Ende zu nehmen. Wie meistens seit Beginn der Reise jagte Atreyu auf dem Rücken des fliegenden Glücksdrachen Fuchur hoch über den Bäumen dahin, eilte weit voraus, um das Land zu erkunden, und kehrte wieder zurück, um Bastian zu berichten, der auf der Mauleselin Yicha vergleichsweise langsam vorankam. Sie alle waren der Meinung, sie befänden sich auf der Suche nach dem Weg, der Bastian in seine Welt, die Welt der Menschenkinder, zurückführen würde. Auch Bastian glaubte es. Er wusste selbst nicht, dass er Atreyus Vorschlag zur Rückkehr in seine Welt eigentlich nur aus Freundschaft beigestimmt hatte, dass er es sich in Wirklichkeit aber überhaupt nicht wünschte. Doch Phantasiens Geografie wird durch die Wünsche bestimmt, ob sie einem nun bewusst sind oder nicht. Und da Bastian es war, der zu entscheiden hatte, in welcher Richtung sie weiterzogen, denn er trug Aurin, das Zeichen der kindlichen Kaiserin, das ihm uneingeschränkte Macht verlieh, kam es, dass ihr Weg sie immer tiefer nach Phantasien hineinführte. Gegen Abend fanden sie auf einem Hügel die Ruine einer Burg. In einem leidlich gut erhaltenen Gewölbe richteten sie sich für die Nacht ein. Bastian war schon fast eingeschlafen, als er Yichas weiche Schnauze an seinem Ohr spürte. Herr, was gibt es, Yicha? Ich weiß, warum wir bisher nicht den kleinsten Hinweis gefunden haben, wie du in deine Welt zurückkehren kannst. Woher willst du das wissen? Weil ich dich trage, Herr. Wenn man nur ein halber Esel ist, dann fühlt man dabei alles Mögliche. Und was ist der Grund nach deiner Meinung? Du wünschst dich gar nicht dorthin zurück. Du bist wirklich ein weises Tier, Yicha. Weißt du eigentlich, in welcher Richtung wir uns bisher immer bewegt haben? Nein. Weißt du es? Ja, Herr. Bis jetzt sind wir immer auf die Mitte Phantasiens zugegangen. Auf den Elfenbeinturm zu? Ja, Herr. Wir Maulesel sind einfältige Geschöpfe. Aber ein paar Dinge gibt es, die wir wissen. Und dazu gehört immer die Richtung. Das ist uns angeboren. Wir irren uns nie. Deshalb war ich sicher, dass du zur kindlichen Kaiserin wolltest. Zum Mondenkind. Ja. Ich möchte sie wiedersehen. Sie wird mir sagen, was ich tun soll. Ab morgen ist das Ziel unserer Reise der Elfenbeinturm. Als Bastian seinen Entschluss am nächsten Morgen den anderen mitteilte, versuchte Atreyu, ihn davon abzubringen. Was du willst, ist unmöglich, Bastian. Wieso unmöglich? Weißt du denn nicht, dass man der kindlichen Kaiserin nur ein einziges Mal begegnet? Du wirst sie nicht wiedersehen. Mondenkind verdankt mir sehr viel. Ich kann mir nicht denken, dass sie sich weigert, mich zu empfangen. Du wirst noch lernen, dass ihre Entscheidungen bisweilen schwer zu begreifen sind. Danach brachen sie auf. Und schon nach wenigen Stunden hatten sie den Waldrand erreicht. Vor ihnen lag eine hügelige Graslandschaft, durch die sich ein Fluss schlängelte. Sie folgten seinem Lauf. Atreyu flog wieder auf Fuchur voraus, um den Weg zu erkunden. Bei seiner Rückkehr erzählte er Bastian von einer Entdeckung, die er gemacht hatte. Es sind Verfolger auf unserer Spur. Wie viele? Hinter uns habe ich 7 gezählt, aber sie können nicht vor morgen früh hier sein, vorausgesetzt, dass sie die Nacht durchreiten. Sind sie bewaffnet? Das konnte ich nicht feststellen. Aber es kommen noch mehr aus anderen Richtungen. 6 habe ich im Westen gesehen, 9 im Osten und 12 kommen uns entgegen. Wir werden abwarten, was sie wollen. Am Abend wurde eine leerstehende Blockhütte als Schlafstätte gewählt. In dieser Nacht band Bastian das Schwert Sikander nicht ab. Er schlief mit dem Griff in der Faust. Als er am Morgen aus der Blockhütte trat, sah er draußen 7 Gestalten stehen. Wie sich herausstellte, waren es Fürsten aus verschiedenen Ländern Phantasiens, die gekommen waren, um Bastian zu begrüßen und ihm ihre Dankbarkeit zu erweisen. Sie erklärten sich sofort bereit, Bastian auf seiner Suche nach dem Elfenbeinturm zu begleiten. Und kurze Zeit später setzte sich die kleine Karawane in Bewegung. Den ganzen Tag über stießen neue Ankömmlinge zu ihnen. Insgesamt waren es inzwischen schon an die 100. Und alle waren gekommen, um Bastian, den Retter Phantasiens, zu begrüßen. Am Nachmittag erreichte der Zug einen Wald aus baumgroßen Orchideen. Die Luft war von einem eigentümlichen Duft erfüllt, der den Riesenblüten entströmte. Es lag etwas in ihm, das Unheil verkündete. Bastian ritt an der Spitze der Karawane in den Orchideenwald hinein. Ein neuer Wunsch war in ihm erwacht. Schon lange hatte er gemerkt, dass Atreyu und Fuchur ihn wie ein unselbstständiges Kind behandelten, für das sie sich verantwortlich fühlten, und das passte ihm nicht. Er war nicht unselbstständig. Das sollten sie noch sehen. Er wollte gefährlich sein und gefürchtet. Einer, vor dem sich jeder in Acht nehmen musste. Auch Fuchur und Atreyu. Die beiden waren wie üblich weit vorausgeflogen. Als sie wenig später neben Bastian landeten, sah Atreyu sehr ernst aus. Lass uns sofort umkehren, Bastian. Weshalb? Ich weiß jetzt, in welcher Gegend wir uns befinden. 3 Wegstunden voraus haben wir das Zauberschloss Horok gesehen. Dort wohnt Xaide, die mächtigste und schlimmste Zauberin Phantasiens. Wenn wir die bisherige Richtung beibehalten, laufen wir genau darauf zu. Wir sollten lieber umkehren. Nein. Aber es gibt keinen Grund, der uns zwingt, mit Xaide zusammenzutreffen. Es gibt einen Grund. Welchen? Weil ich es möchte. Atreyu schwieg und schaute Bastian groß an. Sie setzten ihr Gespräch nicht fort, da sich jetzt zu viele Phantasier um Bastian drängten. Als sie später eine Rast machten, schlug Atreyu Bastian vor, mit ihm zusammen auf Fuchur zu fliegen. Bastian verstand, dass Atreyu etwas auf dem Herzen hatte. Sie schwangen sich auf den Rücken des Glücksdrachen und stiegen in die Luft empor. Kaum waren sie außer Hörweite, als Atreyu sich zu Bastian umdrehte. Es ist schwer, dich allein zu sprechen. Aber wir müssen unbedingt miteinander reden, Bastian. Was gibt's denn? Wohin wir da geraten sind und worauf wir uns dazu bewegen. Hängt das mit einem neuen Wunsch von dir zusammen? Vermutlich. Das haben Fuchur und ich uns schon gedacht. Und dass deine Freunde machen wir uns Sorgen um dich. Das ist unnötig. Ich möchte dir einen Vorschlag machen, Bastian. Fuchur und ich haben uns die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, wie wir dir helfen können. Alles liegt an der Wirkung, die das Zeichen der kindlichen Kaiserin auf dich hat. Ohne Aurin kannst du dich nicht weiter wünschen. Aber mit Aurins Macht verlierst du dich selbst und erinnerst dich immer weniger daran, wohin du überhaupt willst. Darum wollte ich dir vorschlagen, dass du Aurin mir gibst und dich meiner Führung anvertraust. Ich werde deinen Weg für dich suchen. Abgelehnt. Bastian, du musst doch einsehen, dass du so nicht weitermachen kannst. Merkst du denn nicht, dass du dich ganz verändert hast? Ja, da kannst du schon recht haben. Ich bin nicht mehr der harmlose und nichtsahnende Tropf, den er in mir sieht. Soll ich dir sagen, warum du Aurin in Wahrheit von mir haben willst? Weil du ganz einfach eifersüchtig auf mich bist. Bastian, was du da gesagt hast, kannst du nicht ernstlich glauben. Wir wollen es vergessen. Es ist nie gesagt worden. Na gut, wie du willst. Aber eins möchte ich doch noch klarstellen. Ich habe mich entschlossen, überhaupt nicht zurückzukehren. Und auf meine Erinnerung kann ich deshalb leicht verzichten. Und was Phantasiens Zukunft betrifft, ich kann der kindlichen Kaiserin 1000 neue Namen geben. Wir brauchen die Menschenwelt nicht mehr. Fuchur machte plötzlich eine Wendung und flog zurück. Aber er schien alle Kraft verloren zu haben. Er schleppte sich nur mühsam durch die Luft und sank tiefer und tiefer wie ein angeschossener Vogel. Als sie später bei der Karawane landeten, fanden sie die Weggenossen in großer Aufregung. Es stellte sich heraus, dass der Zug überfallen worden war, und zwar von einer Bande von etwa 50 großmächtigen Kerlen, die in schwarzen Rüstungen steckten. Sie hatten drei der Wegbegleiter in Ketten gelegt und fortgeschleift. Einer der gepanzerten Riesen hatte mit einer eigentümlich blechernen Stimme Folgendes gerufen. Dies ist die Botschaft von Xaide, der Herrin auf Schloss Horok, an Bastian Balthasar Bux. Sie fordert, dass der Retter sich ihr bedingungslos unterwirft und ihr als treuer Sklave zu dienen schwört. Ist er dazu aber nicht bereit, so werden seine drei Wegbegleiter eines grausamen Todes unter der Folter sterben. Die Frist läuft morgen mit Aufgang der Sonne ab. Bastian war entschlossen, sich dieser Erpressung Xaides auf keinen Fall zu beugen. Er sann auf eine List, wie man die drei Gefangenen noch vor Morgengrauen befreien könnte. Um Xaide zu täuschen, gab er seinen Reisegenossen den Befehl, mit der ganzen Karawane in anderer Richtung weiterzuziehen. Es sollte so aussehen, als seien sie auf der Flucht und hätten die Befreiung der Gefangenen aufgegeben. Bastian, Atreyu und Fuchur aber verbargen sich bis zum Einbruch der Dunkelheit im Orchideengebüsch. Erst dann krochen sie aus ihrem Versteck und Fuchur erhob sich mit seinen beiden Reitern in die Luft. Lautlos näherten sie sich dem Schloss. Vor dem großen Eingangstor hielten 10 schwarze Panzerriesen Wache. Bastian pirschte um das ganze Schloss herum, fand aber keine Tür, kein Fenster, das nicht von Panzerriesen bewacht war. Nur eine Dachluke an der Spitze des Turms. Er kletterte an der Fassade hoch, bis er sie erreicht hatte, und schlüpfte hinein. Von dem Turmzimmer führte eine gewundene Wendeltreppe nach unten. Geräuschlos machte er sich an den Abstieg, von Stockwerk zu Stockwerk, bis er das Kellergeschoss erreichte. Ein Stöhnen führte ihn schließlich zu dem Kerker, wo er die drei Gefangenen an Armen und Beinen gefesselt vorfand. Bastian hatte kaum die Stricke gelöst, da hörte er metallisch stampfende Schritte die Kellertreppe herunterkommen. Es waren die Wächter. Als sie Bastian entdeckten, rissen sie ihre Schwerter heraus und gingen auf ihn los. Im selben Augenblick sprang das Zauberschwert Sikander aus seiner Scheide und legte sich in Bastians Hand. Wie ein Blitz fuhr das Schwertblatt auf den ersten Panzerriesen zu und haute ihn in Stücke. Und nun zeigte es sich, was es mit diesen Burschen auf sich hatte. Sie waren hohl. Sie bestanden nur aus Panzern, die sie von selbst bewegten. Sikander hackte einen nach dem anderen in Fetzen, bis nur noch ein Haufen schwarzer Panzerschalen auf dem Boden lag. Bastian stieg nun mit den drei befreiten Phantasiern die Treppe des Kellerstockwerks hinauf. In der Eingangshalle kam ihnen eine schöne Frau in einem langen Gewand aus violetter Seide entgegen. Es war Xaide. Sie warf sich vor Bastian auf den Boden. Mein Herr und Meister, dir kann niemand den Phantasien widerstehen. Du bist mächtiger und gefährlicher als alle Dämonen. Ich bereue, was ich dir tun wollte, und erflehe deine Gnade. Steh auf, Xaide. Willst du mir bedingungslos gehorchen? Ich will es, Herr und Meister. Und du sollst sehen, dass wir alles bewirken können, wenn wir meine Künste und deine Macht vereinigen. Gut, dann nehme ich dich in meine Dienste. Du wirst dieses Schloss verlassen und mit mir zum Elfenbeinturm ziehen. Ich gehorche, Herr und Meister. Wir müssen zuerst unsere Weggenossen wiederfinden. Fuhur wird uns hinfliegen. Er ist stark genug, uns alle zu tragen. Sie verließen das Schloss und setzten sich auf Fuchurs Rücken, der sogleich in die Luft emporstieg. Eine halbe Stunde später sahen sie unter sich viele Lagerfeuer und der Glücksdrache landete. In der Zwischenzeit waren neue Phantasier dazugestoßen. Und noch etwas anderes, ziemlich Sonderbares, wurde Bastian mitgeteilt. Kurz nachdem man das Lager aufgeschlagen hatte, seien 5 von diesen Panzerriesen erschienen. Sie hätten sich jedoch friedlich verhalten und seien abseits geblieben. Und sie hätten eine Sänfte aus roten Korallen mit sich getragen, die jedoch leer sei. Bastian wandte sich an Xaide. Was soll das bedeuten, Xaide? Es sind meine Träger. Ich habe sie gestern Abend vorausgeschickt. Es ist die angenehmste Art zu reisen, wenn du es mir erlaubst, Herr. Das gefällt mir nicht, Bastian. Warum nicht, Atreyu? Was hast du dagegen? Sie kann reisen, wie sie will. Aber dass sie die Sänfte bereits gestern Abend losschickte, bedeutet, dass sie von vornherein wusste, dass sie hierher kommen würde. Das alles war ihr Plan, Bastian. Sie hat dich absichtlich siegen lassen, um dich auf ihre Art für sich zu gewinnen. Jetzt willst du mir auch noch meinen Sieg abstreiten und meine Großmut lächerlich machen. Wenn es Fuchur und dir nicht passt, was ich tue und was ich bin, dann geht auch eurer Wege. Ich halte euch nicht. Atreyu war die Kehle so eng, dass er nur mit Mühe Luft holen konnte. Bis zu diesem Augenblick hatte Bastian ihn noch nie vor anderen zurechtgewiesen. Er drehte sich langsam um und ging fort. Fuchur folgte ihm. Xaide lächelte. Es war kein gutes Lächeln. In Bastian aber war in diesem Augenblick die Erinnerung erloschen, dass er in seiner Welt ein Kind gewesen war. Jeden Tag stießen neue Abgesandte aus allen Ländern Phantasiens zur Menge derer, die Bastian auf seinem Zug zum Elfenbeinturm begleiteten. Atreyu und Fuchur befanden sich noch unter der Schar von Bastians Begleitern, aber seit des öffentlichen Tadels hatte er kein Wort mehr mit ihnen geredet. Bastian ritt meistens an der Spitze des Heerzuges auf der Mauleselin Yicha. Immer öfter kam es allerdings vor, dass er stattdessen Xaide in ihrer Sänfte besuchte. Bei einem solchen Besuch stellte er ihr eine Frage, die ihn schon lange interessierte. Xaide? Deine Sklavin hört. Als ich mit deinem Panzerriesen gekämpft habe, hat sich herausgestellt, dass sie nur aus Rüstungen bestehen und innen hohl sind. Wodurch bewegen sie sich eigentlich? Durch meinen Willen, gerade weil sie hohl sind. Alles, was leer ist, kann mein Wille lenken. Könnte ich sie auch mit meinem Willen lenken? Gewiss, mein Herr und Meister. Und 100-mal besser als ich, die ich im Vergleich zu dir ein Nichts bin. Ich möchte dir ein Geschenk machen. Was ist das? Es ist ein Gürtel, der unsichtbar macht. Doch du, Herr, musst ihm einen Namen geben, damit er dir gehört. Gürtel Gemal. Nun gehört er dir. Willst du ihn nicht gleich mal ausprobieren, um dich von seiner Wirkung zu überzeugen? Bastian legte sich den Gürtel um die Hüfte. Er passte wie angegossen. Allerdings fühlte er es nur, denn er konnte sich selbst nicht mehr sehen, weder seinen Leib noch seine Füße und Hände. Es war ein höchst unangenehmes Gefühl, und er versuchte, die Schließe gleich wieder zu öffnen. Doch da er weder seine Hände noch den Gürtel mehr sehen konnte, gelang es ihm nicht. Man muss erst lernen, damit umzugehen. Erlaube, dass ich dir helfe. Mit diesem Gürtel bist du besser geschützt gegen den, der dir Schaden zufügen kann. Und wer sollte das sein? Der freche kleine Wilde aus dem Stamm der Grünhäute, Herr. Atreyu? Ja, und mit ihm der unverschämte Fuchur. Was weißt du? Was hat Atreyu gegen mich vor? Er sinnt darauf, dir das Zeichen der kindlichen Kaiserin zu nehmen, heimlich oder mit Gewalt. Kannst du das beweisen? Meine Art von Wissen, Herr, gehört nicht zu der, die sich beweisen lässt. Dann behalt es für dich und verleumde nicht den ehrlichsten und tapfersten Jungen, den es in ganz Phantasien gibt. Es wird sich zeigen, mein Herr und Meister. Der Gürtel Gemal wird's dir beweisen. Nach 3 weiteren Tagesmärschen hatten sie ihr Ziel fast erreicht. Am Horizont leuchtete in feenhaftem Weiß gegen den golden schimmernden Abendhimmel der Elfenbeinturm. Bastian beschloss, für diesen Tag nicht mehr weiterzuziehen, und so wurde ein Nachtlager aufgeschlagen. Er schickte einen Boten aus, der Mondenkind seinen Gruß überbringen und ihr ankündigen sollte, dass er am folgenden Tage in den Elfenbeinturm einzuziehen gedächte. Dann legte er sich nieder und versuchte zu schlafen. Gegen Mitternacht wurde er von dem Boten geweckt, der ihm mitteilte, dass die kindliche Kaiserin nicht im Elfenbeinturm sei, schon seit undenklicher Zeit nicht mehr, und dass niemand wüsste, wo sie sich aufhielte. Bastian fühlte bitterliche Enttäuschung. Ihm fiel Atreyus und Fuchurs Bemerkung ein, dass jeder der kindlichen Kaiserin nur ein einziges Mal begegnet. Er verspürte plötzlich Sehnsucht nach seinen beiden Freunden und ihm kam die Idee, den Gürtel Gemal anzulegen und unsichtbar zu ihnen zu gehen. So konnte er bei ihnen sein und ihre tröstliche Gegenwart genießen, ohne sich etwas zu vergeben. Er legte sich den Gürtel um die Hüfte und machte sich dann auf die Suche nach Atreyu und Fuchur. Als er die beiden schließlich ganz am Ende des Lagers unter einem Rosmarinbaum entdeckte, trat er unsichtbar zu ihnen. Atreju und Fuchur waren in eine Unterhaltung vertieft, und Bastian merkte sehr bald, dass es dabei um ihn ging. Er darf Aurin nicht länger behalten, Fuchur. Was willst du tun? Er wird es freiwillig nicht hergeben. Ich muss es ihm stehlen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wann? Noch heute Nacht, denn morgen kann es schon zu spät sein. Bastian wollte nichts mehr hören. Er fühlte nichts mehr als eine kalte, grenzenlose Leere. Xaide hatte also recht gehabt. Er begab sich zu ihrer Korallensänfte. Xaide lag in tiefem Schlaf. Nur die fünf Riesen in ihren schwarzen Panzern standen reglos um sie herum. Bastian trat zu ihnen. Ich wünsche, dass ihr mir gehorcht. Befehl uns, Herr unserer Herrin. Glaubt ihr, ihr werdet mit dem Glücksdrachen Fuchur fertig? Es kommt auf den Willen an, der uns lenkt. Es ist mein Wille. Dann werden wir mit allem fertig. Gut, dann nehmt jetzt Fuchur und Atreju gefangen und bringt sie hierher. Die fünf Panzerriesen setzten sich lautlos und im Gleichschritt in Bewegung. Als sie zurückkamen, führten sie die beiden Gefangenen in ihrer Mitte. Atreju senkte den Kopf, als Bastian auf ihn zutrat. Du wolltest mir das Zeichen der kindlichen Kaiserin stehlen, Atreju, um es dir selbst anzueignen. Und du, Fuchur, hast es gewusst und mit ihm geplant. Ihr beide habt damit nicht nur die Freundschaft besudelt, die einmal zwischen uns bestand, ihr habt euch auch des schlimmsten Verbrechens gegen den Willen Mondenkind schuldig gemacht, dem er Aurin gegeben hat. Bekennt ihr euch schuldig? Ja. Ich denke daran, Atreju, dass du es warst, der mich zur kindlichen Kaiserin gebracht hat. Darum will ich euch euer Leben schenken. Aber geht fort von mir, soweit ihr könnt, und wagt es nie wieder, mir vor die Augen zu treten. Ich verbanne euch für immer. Ich habe euch nie gekannt. Atreju stand lange Zeit, ohne sich zu bewegen. Dann sprang er auf Fuchurs Rücken, und der Glücksdrache erhob sich in die Luft und war in wenigen Augenblicken verschwunden. Bastian ging in sein Zelt und warf sich auf sein Lager. Kurze Zeit danach trat Xaide ein. Es war ihr klar, dass sie ihn jetzt auf keinen Fall sich selbst überlassen durfte. Er war nahe daran, ihr zu entgleiten. Sie musste ihn dazu bringen, auf dem Weg weiterzugehen, den sie für ihn vorgesehen hatte, und für sich selbst. Sie setzte sich neben ihn und flüsterte ihm ins Ohr. Wann, mein Herr und Meister, willst du zum Elfenbeinturm ziehen? Glaubst du, Mondenkind wird zurückkehren? Nein, ich glaube, dass sie Phantasien für immer verlassen hat und dass du ihr Nachfolger bist, Herr und Meister. Ich? Sie hat dir das Zeichen ihrer Vollmacht gegeben. Sie hat dir ihr Reich überlassen. Du wirst nun der kindliche Kaiser sein, mein Herr und Meister. Erst wenn du die Allmacht über ganz Phantasien hast, bist du wahrhaftig frei. Frei zu tun, was du willst. Und wolltest du nicht deinen wahren Willen finden? Das ist er. Noch am gleichen Morgen wurde das Zeltlager abgebrochen und der vieltausendköpfige Zug, angeführt von Bastian und Xaide in der Korallensänfte, machte sich auf den Weg zum Elfenbeinturm. Dort berief Bastian alle Würdenträger, Minister und Ratgeber, die bisher Mondenkind gedient hatten, zu einer Versammlung ein und verkündete ihnen, dass die kindliche Kaiserin ihm, Bastian Balthasar Bux, alle Macht über das unendliche phantasische Reich hinterlassen habe und dass er von nun an ihre Stelle einnehme. Dann setzte er fest, dass er sich genau 77 Tage später selbst zum kindlichen Kaiser von Phantasien krönen wolle. Es solle eine Feierlichkeit von solcher Pracht geben, wie sie in Phantasien noch nie gewesen sei. Dann kam der Tag der Krönung. Alle Gebäude und Häuserfronten waren mit grellbunten Fahnen und zahllosen Bildern geschmückt, die alle ein und dasselbe Gesicht zeigten, das Bastians. Überall standen die schwarzen Panzerriesen herum. Niemand außer Xaide selbst wusste, wie sie es fertiggebracht hatte, die 5, die ihr noch verblieben waren, zu verhundertfachen. Den riesigen Thron hatte man vor dem Hauptportal des Palastes aufgestellt. Als Bastian darauf Platz nahm, sah er winzig klein wie eine Puppe aus. Alle Sendboten und Abgeordneten des Phantasischen Reiches, die zur Krönungsfeierlichkeit gekommen waren, mussten einzeln vor dem Thron niederfallen, Bastians rechten Fuß küssen und sagen: Im Namen meines Volkes und meiner Artgenossen bitte ich dich, dem wir alle unser Dasein verdanken, dich zum kindlichen Kaiser Phantasiens zu krönen. 2 oder 3 Stunden waren schon auf diese Weise vergangen, als plötzlich ein junger Faun die Straße heraufgejagt kam und sich vor Bastian niederwarf. Was gibt es, dass du es wagst, diese Zeremonie zu stören? Krieg, o Herr! Atreyu hat viele Aufrührer gesammelt und ist mit 3 Heeren unterwegs hierher. Sie verlangen, dass du Aurin ablegst. Und wenn du es nicht freiwillig tust, so wollen sie dich mit Gewalt dazu zwingen. Mich zwingen? Sei ohne Sorge, Herr und Meister. Ich werde meine schwarzen Panzerriesen ausschicken. Sie werden deinen Elfenbeinturm verteidigen. Gegen sie kann niemand aufkommen. Saide schickte ihre Panzerriesen auf gewaltigen Rössern aus schwarzem Metall in den Kampf und sie begannen furchtbar unter Atreus Getreuen zu wüten. Die Schlacht dauerte den ganzen restlichen Tag. Als es schon anfing, dunkel zu werden, hatten die ersten Aufrührer den Fuß des Elfenbeinturms erreicht. Einige berichteten später, dass es auch auf Atreus Seite weiße Magier gegeben habe, die Xaides Zauberkräften gewachsen waren. Vielleicht liegt darin die Erklärung, wie es Atreyu und seinen Leuten gelingen konnte, trotz der schwarzen Panzerriesen den Elfenbeinturm zu erobern. Wahrscheinlicher ist jedoch ein anderer Grund. Atreyu kämpfte nicht für sich, sondern für seinen Freund, den er besiegen wollte, um ihn zu retten. Die Nacht war längst hereingebrochen, eine sternenlose Nacht voller Rauch und Flammen. Zu Boden gefallene Fackeln hatten an vielen Stellen den Elfenbeinturm in Brand gesteckt. Bastian rannte im flackernden Feuerschein zwischen den Kämpfenden umher. Atreyu, zeige dich mir! Stell dich mir zum Kampf! Wo bist du, Atreyu? Hier bin ich! Atreyu kam ihm von der anderen Seite entgegen. Er hatte ein Schwert in der Hand. Dann standen sie voreinander, Auge in Auge. Atreyu setzte Bastian die Spitze seines Schwertes auf die Brust. Gib mir Aurin, Bastian! Um deiner selbst willen. Verräter, du bist mein Geschöpf. Alles habe ich ins Dasein gerufen. Auch dich. Willst du dich gegen mich wenden? Knie nieder und bitte mich um Verzeihung. Du bist wahnsinnig. Du hast nichts geschaffen. Alles verdankst du der kindlichen Kaiserin. Gib mir Aurin. Hol es dir, wenn du kannst. Bastian riss an seinem Schwertgriff. Und mit seiner riesigen Kraft gelang es ihm tatsächlich, Sikanda aus seiner Scheide zu ziehen, ohne dass es ihm von selbst in die Hand sprang. Doch im gleichen Augenblick war ein schreckliches Knirschen zu hören. Bastian schoss durch den Kopf, was der Löwe Graugraman ihm angekündigt hatte, falls er diese Waffe je aus eigenem Willen ziehen würde. Aber nun konnte und wollte er es nicht mehr rückgängig machen. Er schlug auf Atreyu ein, der sich mit seinem Schwert zu decken versuchte. Doch Sikanda zerschnitt Atreyus Waffe und traf seine Brust. Eine tiefe Wunde klaffte auf und Blut quoll hervor. Atreyu taumelte rückwärts und stürzte von der Zinne des großen Tores hinunter. Da fuhr der weiße Glücksdrache Fuchur aus den Rauchschwaden durch die Nacht daher, fing Atreyu im Fallen auf und riss ihn mit sich fort. Mit dem Sieg über Atreyu war das Schlachtenglück von einem Augenblick zum anderen umgeschlagen. Das Heer der Rebellen begann zu fliehen. Der Elfenbeinturm loderte nun schon in der Feuersbrunst wie eine Riesenfackel. Bastian zeigte mit seinem Schwert auf den Haufen aus Glut und Trümmern. Das ist Atreyus Werk. Und dafür will ich ihn nun verfolgen bis ans Ende der Welt. Er schwang sich auf eines der Riesenpferde aus schwarzem Metall und jagte in die Nacht hinein. Viele Stunden währte diese wilde Jagd. Der Morgen graute schon und sie fegten über eine Heide dahin. Da geschah es, dass das Metallpferd mitten im gestreckten Galopp ganz plötzlich einfach in seine Teile zerfiel. Bastian wurde in ein Wacholdergebüsch geschleudert. Er kroch heraus und ging ohne Ziel dem heller werdenden Morgenhimmel entgegen. Gegen Mittag kam er in eine Stadt. Es war die verrückteste Stadt, die er je erblickt hatte. Die einzelnen Bauwerke sahen irrsinnig aus, hatten die Haustür im Dach, Treppen dort, wo man nicht hinkommen konnte, oder auch solche, die man nur kopfunter hätte betreten können und die in der leeren Luft endeten. Auch die Bewohner sahen aus, als seien sie allesamt närrisch geworden. Auf den Köpfen trugen sie Lampenschirme, Suppenschüsseln oder Papierkörbe. Viele zogen oder schoben Handkarren herum, auf denen alles mögliche Gerümpel aufgestapelt war. Je tiefer Bastian in die Stadt hineinging, desto dichter wurde das Gewimmel. Doch schien keiner der Leute recht zu wissen, wohin er wollte. Bastian beschloss, einen von ihnen anzusprechen, um ihn nach dem Namen der Stadt zu fragen. Doch der Angeredete gab keine Antwort und ging einfach weiter. Da hörte Bastian plötzlich eine kichernde Stimme hinter sich. Er drehte sich um und sah auf einem Mauervorsprung einen kleinen grauen Affen sitzen. Es ist zwecklos, Sie zu fragen. Sie können dir nichts mehr sagen. Man könnte Sie die Nichtssagenden nennen. Wer bist du? Agax, mein Name. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich heiße Bastian Balthasar Buchs. Eben. Und wie heißt diese Stadt? Man könnte sie die alte Kaiserstadt nennen. Warum? Ich sehe ja niemand, der wie ein alter Kaiser aussieht. Und doch waren alle, die du hier siehst, zu ihrer Zeit einmal Kaiser von Phantasien. Oder sie wollten es wenigstens werden. Woher weißt du das, Agax? Ich bin, sagen wir mal, der Aufseher über die Stadt. Warum benehmen sich die Leute hier so sonderbar? Nicht sonderbar. Sie sind deinesgleichen, oder besser, sie waren es zu ihrer Zeit. Willst du sagen, dass es Menschen sind? So ist es. Wie kommen die hierher? Oh, es hat zu allen Zeiten Menschen gegeben, die nicht in ihre Welt zurückgefunden haben. Erst wollen sie nicht mehr und jetzt können sie nicht mehr. Warum können sie nicht mehr? Sie müssten es sich wünschen. Aber sie haben ihren letzten Wunsch zu irgendetwas anderem verwendet. Ihren letzten Wunsch? Mhm. Kann man denn nicht so lange weiter wünschen, wie man will? Nicht doch. Wünschen kannst du nur, solange du dich an deine Welt erinnerst. Wer keine Vergangenheit hat, der hat auch keine Zukunft. Und alle hier waren einmal Kaiser von Phantasien oder wollten es werden? Klar. Nicht jeder hat es geschafft, aber alle haben es gewollt. Darum gibt es zwei Sorten von Narren hier. Die einen haben ihre Erinnerungen so nach und nach ausgegeben. Und als sie die letzte verloren hatten, konnte ihnen Aurin auch keine Wünsche mehr erfüllen. Danach kamen sie ganz von selbst hierher. Die anderen, die sich zum Kaiser gemacht haben, verloren dabei auf einen Schlag alle Erinnerungen. Deshalb konnte ihnen Aurin ebenfalls keine Wünsche mehr erfüllen, weil sie keine mehr hatten. Agax, du weißt, wer ich bin, nicht wahr? Wer kennt deinen Namen nicht in Phantasien? Sag mir eins, Agax. Wenn ich gestern Kaiser geworden wäre, wäre ich dann auch schon hier? Heute oder morgen oder in einer Woche. Du hättest jedenfalls bald hierher gefunden. Dann hat Atreo mich gerettet. Das weiß ich nicht. Und wenn es ihm gelungen wäre, mir Aurin wegzunehmen, was wäre dann geschehen? Dann wärst du auch hier gelandet. Warum? Weil du Aurin brauchst, um den Rückweg zu finden. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass du es noch schaffst. Sag mir, Agax, was muss ich tun? Einen Wunsch finden, der dich zurückbringt in deine Welt. Wie viele Wünsche kann ich überhaupt noch haben? Höchstens noch zwei oder drei. Und damit wirst du schwerlich auskommen. Der Rückweg ist nicht leicht. Aus der alten Kaiserstadt wirst du für diesmal noch hinausfinden. Was danach kommt, weiß ich nicht. Danke, Agax. Auf Wiedersehen, Bastian Balthasar Buchs. Bastian hatte nur einen Gedanken. Er musste aus diesem Tollhaus von Stadt hinaus. Und er wollte nie wieder hierher zurück. Er machte sich auf den Weg durch das Gewirr der sinnlosen Gebäude und als er die Stadtgrenze erreicht hatte, lief er in die Heide hinaus und hörte nicht auf zu laufen, bis die Nacht ihn zum Anhalten zwang. Er fiel erschöpft unter einen Wacholderstrauch und sank in tiefen Schlaf. Die ganze Nacht sah er ein einziges Traumbild vor sich. Atreju mit der blutenden Wunde auf der Brust stand da und sah ihn an. Ein Unwetter weckte Bastian. Es blitzte und donnerte. Der Sturm heulte über die Heide und Regengüsse wehten wie graue Vorhänge über die Landschaft. Bastian hatte sich hingekniet und grub mit beiden Händen ein Loch in die Erde. Dann band er das Schwert Sikander von seiner Hüfte und legte es hinein. Sikander, ich nehme für immer Abschied von dir. Nie wieder soll Unheil kommen durch einen, der dich gegen einen Freund zieht. Und niemand soll dich hier finden, ehe vergessen ist, was durch dich und mich geschah. Dann grub er das Loch wieder zu und legte zuletzt Moos und Zweige über die Stelle, damit niemand sie entdecken sollte. Mit dieser Nacht begann für Bastian eine lange, einsame Wanderung. Zurück zu Xaide wollte er nicht mehr. Er wollte jetzt den Rückweg in die Menschenwelt suchen. Aber er wusste nicht wie und wo. Ohne dass Bastian dessen gewahr wurde, bildete sich in ihm ein neuer Wunsch. Er wollte nicht mehr der Größte, der Stärkste oder der Klügste sein. Das alles hatte er hinter sich. Er sehnte sich danach, so geliebt zu werden, wie er war, mit all seinen Fehlern oder sogar gerade wegen ihnen. Da geschah es eines Tages, dass er in einen Wald von Rosen kam, Rosen in allen Farben. Und mitten durch diesen unendlichen Rosenhag lief ein geschwungener Pfad, an dem ein Wegweiser stand. Zum Enderhaus stand darauf. Bastian folgte der angegebenen Richtung, bis er schließlich in eine Allee gelangte. Und ganz am Ende der Allee tauchte ein Haus auf. Während er darauf zuging, hörte er aus dem Inneren eine Frauenstimme singen. Die Stimme übte eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Bastian aus. Er öffnete die Tür und sah eine gemütliche Stube. In der Mitte stand ein runder Tisch mit allerlei Schalen und Körben voll bunter Früchte. Am Tisch saß eine Frau, die selbst ein wenig aussah wie ein Apfel, so rotbackig und rund. Sie winkte ihn mit einem lieben Lächeln herein. »Setz dich doch, mein schöner Bub. Du wirst sicher hungrig sein. Also iss erst einmal von dem Obst. Greif zu.« »Danke.« »Ich werde dir inzwischen eine kleine Geschichte erzählen. Vor langer, langer Zeit war unsere kindliche Kaiserin todkrank, denn sie brauchte einen neuen Namen, und den konnte ihr nur ein Menschenkind geben. Da kam eines Tages, oder besser gesagt eines Nachts, ein kleiner Bub, und der gab der kindlichen Kaiserin den Namen Mondenkind. Sie wurde wieder gesund, und zum Dank versprach sie dem Buben, dass alle seine Wünsche in ihrem Reich Wirklichkeit werden sollten, so lange, bis er seinen wahren Willen gefunden hätte. Von da an machte der kleine Bub eine lange Reise, von einem Wunsch zum anderen, und jeder erfüllte sich. Aber mit jeder Wunscherfüllung vergaß der kleine Bub einen Teil seiner Erinnerung an die Welt, aus der er gekommen war. Und seinen wahren Willen kannte er immer noch nicht. Da führte ihn zuletzt sein Weg ins Enderhaus, damit er hier so lange bleiben sollte, bis er seinen wahren Willen fände. Das Enderhaus heißt so, weil es den ändert, der in ihm wohnt. Und das war sehr wichtig für den kleinen Buben, denn bisher wollte er zwar immer ein anderer sein, als er war, aber er wollte sich nicht ändern. Warum isst du nicht weiter? Schmecken dir die Früchte nicht? Wie? Oh doch, sie sind sehr gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Aber ich habe vergessen zu sagen, wie der kleine Bub hieß, der im Enderhaus so lange schon erwartet wurde. Viele in Phantasien nennen ihn einfach nur den Retter. Aber sein wirklicher Name ist Bastian Balthasar Buchs. So heiße ich? Na siehst du. Übrigens habe ich dir bis jetzt noch nicht gesagt, wie ich heiße. Ich bin Dame Ayola. Warum hast du so lange auf mich gewartet, Dame Ayola? Ich habe mir immer ein Kind gewünscht, das ich verwöhnen darf, das meine Zärtlichkeit braucht, für das ich sorgen kann. Jemand wie du, mein schöner Bub. Bastian war in einen süßen Halbschlaf hinübergeglitten, in dem er ihre Worte wie einen Singsang vernahm. Als er am nächsten Morgen erwachte, fühlte er sich so wohl und so zufrieden wie nie zuvor. Dame Ayola wartete schon mit dem Frühstück auf ihn. Nach der Mahlzeit schickte sie ihn hinaus, damit er an die frische Luft käme. In dem weiten Rosenhag, der das Endehaus umgab, schien ein ewiger Sommer zu herrschen. Bastian strolchte herum, roch den süßen Duft der Rosen und ließ die Zeit vorüberrauschen wie einen Bach, ohne irgendetwas Bestimmtes zu denken. So vergingen Tage und aus den Tagen wurden Wochen. Dame Ayola war fröhlich und Bastian überließ sich ganz und gar ihrer mütterlichen Fürsorge und Zärtlichkeit. Doch langsam tat die verwandelnde Kraft des Enderhauses ihre Wirkung. Bastian schmeckten die Früchte immer noch so wie am Anfang, doch nach und nach war sein Heißhunger gestillt. Er aß weniger davon. Auch von der Fürsorge und Zärtlichkeit Dame Ayolas fühlte er sich gesättigt. Und in demselben Maß, wie sein Bedürfnis danach abnahm, erwachte in ihm eine Sehnsucht ganz anderer Art. Die Sehnsucht, selbst lieben zu können. Der Wunsch danach wurde stärker und stärker. Und eines Tages sprach er darüber mit Dame Ayola. Jetzt hast du deinen letzten Wunsch gefunden. Dein wahrer Wille ist es, zu lieben. Aber warum kann ich es nicht, Dame Ayola? Du kannst es erst, wenn du vom Wasser des Lebens getrunken hast. Und du kannst nicht in deine Welt zurück, ohne anderen davon mitzubringen. Weißt du, wo ich das Wasser des Lebens finden kann? An der Grenze Phantasiens. Aber Phantasien hat keine Grenzen. Doch, aber sie liegen nicht außen, sondern innen. Was soll ich jetzt tun? Du musst mich verlassen. Deine Zeit im Endehaus ist vorüber. Und wo soll ich hin? Dein letzter Wunsch wird dich führen. Verliere ihn nicht. Danke. Danke für alles. Als Bastian durch die Tür hinaustrat, sah er, dass es über Nacht Winter geworden war. Der Schnee lag knietief und von dem blühenden Rosenhag waren nur noch schwarze Dornenhecken übrig. Fröstelnd machte sich Bastian auf den Weg. Viele Stunden war er schon gewandert. Längst war das Enderhaus am Horizont hinter ihm verschwunden und nichts umgab ihn mehr als die weiße Schneefläche, die sich nach allen Seiten hin erstreckte. Bastian stapfte unbeirrt weiter. Mochte der Weg nun lang sein oder kurz, er wollte das Wasser des Lebens finden. Mit diesem Wunsch ging alles unter, was er noch an Erinnerungen an sich selbst besaß. Und er vergaß das Letzte, was er noch hatte, seinen eigenen Namen. Plötzlich vernahm er von fernher einen leisen und doch mächtigen Klang, der wie das Dröhnen einer großen Bronzeglocke tönte. Und dann sah er in einiger Entfernung zwei Gestalten auf dem Schneefeld vor sich, eine große und eine kleine. Es waren Fuchur, der weiße Glücksdrache, und Atreju. Der Junge ohne Namen ging langsam auf die beiden zu. Atreju blickte ihm ruhig entgegen. Die Wunde auf seiner Brust blutete nicht mehr. Der Junge ohne Namen griff nach der goldenen Kette, die um seinen Hals lag, nahm Aurin ab und legte das Kleinod vor Atreju in den Schnee. Dabei betrachtete er noch einmal die beiden Schlangen auf dem Medaillon, die helle und die dunkle. Dann ließ er es los. Im gleichen Augenblick wurde der goldene Glanz Aurins über alle Maßen hell und strahlend, dass er geblendet die Augen schließen musste. Als er sie wieder öffnete, sah er, dass er in einer Kuppelhalle stand, groß wie das Himmelsgewölbe. Mitten in diesem unermesslichen Raum aber lagen, riesig wie eine Stadtmauer, die beiden Schlangen, die einander in den Schwanz bissen und so ein Oval bildeten. Und in diesem Oval rauschte ein mächtiger Springquell, das Wasser des Lebens. Es war ein Brausen und Singen und Jauchzen mit tausend Stimmen der Freude. Der Junge ohne Namen schaute wie ein Verdurstender nach diesem Wasser hin. Aber wie sollte er zu ihm gelangen? Der Schlangenkopf regte sich nicht. Plötzlich hob Fuchur den Kopf. Könnt ihr auch verstehen, was die Wasser sagen? Nein, ich nicht. Ich verstehe es ganz deutlich. Vielleicht, weil ich ein Glücksdrache bin. Alle Sprachen der Freude sind miteinander verwandt. Was sagen die Wasser? Sie rufen immerfort, trink, trink, tu, was du willst. Wie können wir denn hinkommen? Sie fragen nach unserem Namen. Ich bin Atreyu. Ich bin Fuchur. Er ist Bastian Balthasar Buchs. Sie fragen, warum er nicht selbst spricht. Er kann es nicht mehr. Er hat alles vergessen. Ohne Erinnerung, sagen Sie, kann er nicht eintreten. Ich habe alles für ihn bewahrt. Alles, was er mir von sich und seiner Welt erzählt hat. Ich stehe für ihn ein. Ich bin sein Freund. Es scheint nicht gewiss, ob Sie das gelten lassen. Jetzt sprechen Sie von deiner Wunde. Sie wollen wissen, wie es dazu kam. Wir hatten beide recht und haben uns beide geirrt. Aber jetzt hat Bastian Aurin freiwillig abgelegt. Ja, jetzt lassen Sie es gelten. Dieser Ort ist Aurin. Wir sind willkommen, sagen Sie. Aber nichts aus Phantasien wird von den Schlangen über die Schwelle gelassen. Darum muss Bastian alles hergeben, was ihm die kindliche Kaiserin geschenkt hat. Sonst kann er nicht vom Wasser des Lebens trinken. Sie fragen jetzt, ob Bastian bereit ist. Ja, er ist bereit. In diesem Augenblick begann der riesenhafte schwarze Schlangenkopf sich zu heben und die gewaltigen Körper der beiden Schlangen bogen sich auf, bis sie ein hohes Tor bildeten, dessen eine Hälfte schwarz und dessen andere weiß war. Atreyu führte Bastian an der Hand durch dieses Tor auf den Springquell zu. Und während sie darauf zugingen, fiel mit jedem Schritt von Bastian eine der wunderbaren phantasischen Gaben nach der anderen ab. Aus dem schönen, starken und furchtlosen Helden wurde wieder der kleine, dicke und schüchterne Junge. Sogar seine Kleidung verschwand und löste sich in nichts auf. So stand er zuletzt nackt und bloß da. Dann sprang er in das kristallklare Wasser hinein und ließ sich den funkelnden Tropfenregen in den Mund laufen. Er trank und trank, bis sein Durst gestillt war. Und Freude erfüllte ihn von Kopf bis Fuß. Freude zu leben und Freude, er selbst zu sein. Denn jetzt wusste er wieder, wer er war und wohin er gehörte. Er war neu geboren. Und das Schönste war, dass er jetzt genau der sein wollte, der er war. Denn nun wusste er, es gab in der Welt tausend und tausend Formen der Freude, aber im Grunde waren sie alle eine einzige, die Freude lieben zu können. Beides war ein und dasselbe. Bastian stieg aus dem Wasser. Ich möchte meinen Vater von dem Wasser des Lebens mitbringen. Aber wie? Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Man kann doch aus Phantasien nichts über die Schwelle bringen. Bastian schon. Er wird es können. Du bist eben ein Glücksdrache. Die Wasser sagen, du musst dich jetzt auf den Weg machen. Wo ist denn mein Weg? Zum anderen Tor hinaus. Dort, wo der weiße Schlangenkopf liegt. Aber wie komme ich hinaus? Der weiße Kopf regt sich nicht. Die Wasser fragen dich, ob du alle Geschichten, die du in Phantasien begonnen hast, auch zu Ende geführt hast. Nein, eigentlich keine. Sie sagen, dann wird dich die weiße Schlange nicht durchlassen. Es sei denn, es fände sich jemand, der diese Aufgabe für dich übernimmt. Ich werde sie übernehmen. Das werde ich dir nie vergessen, Atreyu. Gut, Bastian. Dann vergisst du auch Phantasien nicht. In diesem Augenblick erhob sich der weiße Schlangenkopf. Rasch schöpfte Bastian mit beiden Händen vom Wasser des Lebens und rannte auf das weiße Tor zu. Dahinter war Dunkelheit. Bastian warf sich hinein und stürzte ins Leere. Vater! Vater! Ich bin Bastian Balthasar Buchs! Noch während er es schrie, fand er sich ohne Übergang auf dem Speicher des Schulhauses wieder, von wo er einst vor langer Zeit nach Phantasien gekommen war. Durch die Luke im Dach fiel graues Tageslicht herein. Bastian suchte nach dem Buch, das er damals gestohlen und mit dem alles angefangen hatte. Er war fest entschlossen, es dem unfreundlichen Herrn Koriander zurückzubringen. Aber das Buch war nicht da. Die unendliche Geschichte war verschwunden. Dann musste er ihm eben sagen, dass es weg war. Aber das konnte er später tun. Jetzt wollte er zu seinem Vater nach Hause. Bastian schloss die Speichertür auf und lief die Treppen des Schulhauses hinunter zum großen Eingangstor. Es war abgeschlossen. Bastian überlegte nicht lange, sondern kletterte aus einem Fenster der unteren Klassenzimmer. Dann rannte er los, nach Hause. Der Vater musste ihn wohl kommen gesehen haben, denn als Bastian jetzt die Treppen hinaufstürmte, kam er ihm entgegengelaufen. Er breitete die Arme aus und Bastian warf sich hinein. Der Vater hob ihn hoch und trug ihn in die Wohnung. Bastian, mein Junge, mein lieber kleiner Kerl, wo bist du nur gewesen? Hier ist alles noch genauso wie damals, als ich fortgegangen bin. Damals? Was meinst du damit? Wie lange war ich denn fort, Vater? Seit gestern, Bastian. Seit du in die Schule gegangen bist. Aber als du nicht zurückkamst, habe ich die Lehrer angerufen und erfahren, dass du dort gar nicht warst. Ich habe den ganzen Tag und die ganze Nacht nach dir gesucht, mein Junge. Ich bin fast verrückt geworden aus Sorge um dich. Wo warst du denn nur? Und nun begann Bastian zu erzählen, was er erlebt hatte. Der Vater hörte ihm zu, wie er ihm noch nie zugehört hatte. Er verstand, was Bastian ihm erzählte. Der Abend brach schon herein, als Bastian mit seinem Bericht bei den Wassern des Lebens angekommen war und erzählte, wie er davon dem Vater hatte mitbringen wollen und es dann doch verschüttet hatte. Es war schon fast dunkel in der Küche. Bastian stand auf und knipste das Licht an. Und nun sah er etwas, was er noch nie zuvor gesehen hatte. Er sah Tränen in den Augen des Vaters. Und er begriff, dass er ihm das Wasser des Lebens doch hatte bringen können. Als Bastian am nächsten Morgen die Buchhandlung betrat, fand er Herrn Koriander wieder in seinem abgewetzten Ledersessel vor, wie bei ihrer ersten Begegnung. Ma, was gibt's? Was willst du denn schon wieder hier? Ich habe Ihnen ein Buch gestohlen. Ich wollte es Ihnen zurückbringen, aber ich hab's verloren oder vielmehr. Jedenfalls ist es nicht mehr da. So. Mir fehlt aber kein Buch. Was für ein Buch soll denn das gewesen sein? Es heißt Die unendliche Geschichte. Ah, so ein Buch habe ich nie besessen. Sie müssen sich doch erinnern. Es ist ein Zauberbuch. Ich bin in die unendliche Geschichte hineingeraten beim Lesen. Aber als ich dann wieder herauskam, war das Buch weg. Ach, das musst du mir alles genauer erklären. Komm, setz dich doch, mein Junge. So, nun erzähl mir mal, was das alles bedeuten soll. Und Bastian begann zu erzählen. Als er seinen Bericht beendet hatte, blickte Herr Koriander Bastian prüfend an. Eins steht fest. Du hast mir dieses Buch nicht gestohlen, denn es gehört weder mir, noch dir, noch sonst irgendeinem anderen. Wenn ich mich nicht irre, dann stammte es selbst schon aus Phantasien. Dann glauben Sie mir also? Natürlich. Es gibt Menschen, die können nie nach Phantasien kommen, und es gibt Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch einige, die gehen nach Phantasien und kehren wieder zurück, so wie du. Und die machen beide Welten gesund. Herr Koriander, woher wissen Sie das alles? Ich meine, waren Sie auch schon mal in Phantasien? Selbstverständlich. Aber dann müssen Sie doch auch Mondenkind kennen. Ja, ich kenne die kindliche Kaiserin, allerdings nicht unter diesem Namen. Ich habe sie anders genannt, aber das spielt keine Rolle. Dann müssen Sie doch auch das Buch kennen. Dann haben Sie ja doch die unendliche Geschichte gelesen. Nein. Jede wirkliche Geschichte ist eine unendliche Geschichte. Es gibt eine Menge Türen nach Phantasien, mein Junge. Es gibt noch mehr solche Zauberbücher. Viele Leute merken nichts davon. Es kommt eben darauf an, wer ein solches Buch in die Hand bekommt. Dann ist die unendliche Geschichte also für jeden anders. Das will ich meinen. Außerdem gibt es nicht nur Bücher, es gibt noch andere Möglichkeiten, nach Phantasien und wieder zurückzukommen. Das wirst du noch merken. Meinen Sie? Aber dann müsste ich Mondenkind doch nochmal begegnen. Und jeder begegnet ihr doch nur ein einziges Mal. Lass dir etwas von einem alten, erfahrenen Phantasienreisenden sagen, mein Junge. Es ist ein Geheimnis, das in Phantasien niemand wissen kann. Wenn du nachdenkst, wirst du auch verstehen, warum das so ist. Zu Mondenkind kannst du kein zweites Mal kommen, das ist richtig. Solange sie Mondenkind ist. Aber wenn du ihr einen neuen Namen geben kannst, wirst du sie wiedersehen. Und so oft dir das gelingt, wird es jedes Mal wieder das erste und einzige Mal sein. Danke, Herr Koriander. Ich muss mich bei dir bedanken, mein Junge. Ich fände es nett, wenn du dich ab und zu hier bei mir blicken lassen würdest, damit wir unsere Erfahrungen austauschen. Es gibt nicht so viele Leute, mit denen man über solche Dinge sprechen kann. Ich komme bald wieder. Herr Koriander begleitete Bastian bis zur Tür und blickte ihm dann noch lange nach. Bastian Balthasar Buchs, wenn ich mich nicht irre, dann wirst du noch manch einem den Weg nach Phantasien zeigen, damit er uns das Wasser des Lebens bringt. Wir brachten den zweiten Teil des Hörspiels »Die unendliche Geschichte« nach dem gleichnamigen Buch von Michael Ende in der Bearbeitung von Anke Beckert. Die Mitwirkenden waren Erzähler Harald Leibniz, Bastian Clemens Kleiber, Atreju Matthias von Stegmann, Fuchur Horst Breitenfeld, die kindliche Kaiserin, Uli Philipp. Der Alte vom wandernden Berge, Wolfgang Büttner. Graugraman, Jürgen Goslar. Jicha, Emily Reuer. Ajax, Herbert Bötticher. Xaide, Renate Grosser. Koriander, Gerd Günther Hoffmann. Aiola, Ursula Traun. Vater, Jochen Striebeck. Panzerriese, Harry Kahlenberg. Ton und Technik, Günter Hess, Michaela Haug und Uta von Reken. Assistenz, Alexander Malachowski. Musik, Frank Duval. Regie, Anke Beckert. Das war die unendliche Geschichte, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1981.